mit dem König des Himmels. Amen. Amen. The King of Heaven. Der König des Himmels. The King of the supernatural world. Der König der übernatürlichen Welt. Amen. Amen. It's your father. Er ist dein Vater. It's your mother. Er ist deine Mutter. It's your brother. Er ist dein Bruder. Your sister. Deine Schwester, family. Deine Familie. Dein Onkel. Amen. Praise the Lord. And that is why that of the world reject us. We still belong to somewhere. Deswegen, selbst wenn die Welt uns verweigert, haben wir immer noch ein Zuhause, was größer ist. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We will continue with our message, which is you and the Holy Spirit. Es geht weiter mit unserer Botschaft, du und der Heilige Geist. There are a lot of things the Lord wants us to learn here. Es gibt viele Dinge, die der Herr möchte, dass wir, die wir lernen. Amen. Amen. The Holy Spirit is for us at this particular time. Der Heilige Geist ist für uns jetzt. There was the time of the Father. Es gab die Zeit des Vaters. And there was this time of the Son. Und die Zeit des Sohnes. And the time of the son was just 33 and a half years. Die Zeit des Sohnes war 33 Jahre. And now it's the period of the Holy Spirit. Und jetzt sind wir in der Zeit des Heiligen Geistes. And the Holy Spirit, the period of the Holy Spirit started as from, that is from Act of Apostle. Die Zeit des Heiligen Geistes hat in der Apostelgeschichte angefangen. Amen. Amen. Before Act, it was the son, the period of the son. That is Matthew, Mark, Luke, and John. In Matthäus, Markus, Lukas und Johannes geht es um die Zeit des Heiligen Geistes. That's why Jesus said, don't preach until you receive the power. Jesus gesagt, predigt nicht, bis ihr die Kraft empfangen habt. Act 1. Amen. Apostelgeschichte 1. Go to Act 1. Praise the Lord. Halleluja. You cannot preach the gospel in the flesh. Du kannst das Evangelium nicht im Fleisch predigen. The flesh profited nothing. Denn das Fleisch nützt nichts. The flesh cannot do the job. Das Fleisch kann das Werk nicht vollbringen. The flesh cannot do the job. Das Fleisch kann das Werk nicht vollbringen. Jesus said the flesh profited nothing. Jesus sagt, das Fleisch nützt dir nichts. The flesh have its own result. Das Fleisch hat seine eigenen Ergebnisse. And its result is death. Und diese Ergebnisse sind tot. Look at it. Hm. Praise the Lord. Halleluja. From verse 4. Vers 4. Okay, let's read from 2. 2. Until the day in which he was taken up, after that, he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostle whom he had chosen, to whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus did not come for Christianity. Jesus kam nicht für das Christentum. He came for the kingdom of God. Er kam für das Königreich Gottes. Amen. Amen. There is a difference between Christianity and the kingdom of God. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Christentum und dem Königreich Gottes. There is a difference between a disciple and a son. Unterschied zwischen einem Jünger und einem Sohn. There's a difference between a servant, einem Knecht, and a son, und einem Sohn. Amen. Amen. He was always preaching the kingdom of God. Er hat immer das Königreich Gottes zu ihm gepredigt. The kingdom we are now born into. Das Königreich, in das wir jetzt hineingeboren sind. Only two kingdoms on earth. Es gibt nur zwei Königreiche auf Erden. The kingdom of God and das the Königreich kingdom Gottes of this world. Und das Königreich dieser Welt. You better belong to the kingdom of God. Gehöre lieber zum Königreich Gottes. Amen. Amen. Amen. That's where Christ is. Denn da ist Christus. That is Christ himself. Das ist Christus selbst. He is the beginning and the end of that kingdom. Er ist Anfang und Ende von diesem Königreich. Of his kingdom. The Bible says we have been translated into his son's kingdom. Wie gesagt, wir wurden versetzt in das Königreich seines geliebten Sohnes. Amen. Amen. We are now be born into that kingdom. Wir sind in dieses Königreich geboren. And we are to know Wir sollten wissen und lernen, wie wir dort leben. Das ist einer der Gründe, weshalb wir zur Kirche gehen. Zu lernen, wie wir in diesem Königreich leben. Genauso wie wenn du ein Baby auf diese Welt bringst. Das Baby lernt alles. Wie es trinkt. How to do everything. Wie es alles tun muss. Go to kindergarten, to kindergarten. School. You know, you have to learn everything. Alles muss es lernen. Halleluja. So also, if you are born into Christ's world, Christ's wenn du geboren kingdom, bist in das Königreich Gottes, this kingdom is a special kingdom. Dieses Königreich ist ein besonderes Königreich. Amen. Amen. You learn everything there. Dort lernen wir alles. You learn to love. Wir lernen dort zu lieben. In that very place, love does not come by seizure. An diesem Ort kommt Liebe nicht durch ein Gefühl. Amen. Amen. You don't feel love. Du fühlst keine Liebe. There's no butterfly in your stomach. Da gibt's keine Schmetterlinge. You learn to love. Du lernst zu lieben. In the natural world, you know, people feel. They love by feeling. Ist Liebe ein Gefühl. You know, five senses cannot control it. Aber die fünf Sinne können das nicht kontrollieren. No, one of the five senses is feeling. Einer fünf Sinne ist das Fühlen. You cannot feel your spirit. Du kannst deinen Geist nicht fühlen. Amen. Amen. You believe the word of God. Du glaubst an Gottes Wort. Wenn du wissen willst, was dein Geist ist, gehst du in das Evangelium. That's Christ himself, das ist Christus selbst, der in deinem Geist ist. Amen. Amen. You don't love by feeling. Du liebst nicht durch Gefühl. That's why, you know, there's divorce everywhere. Deswegen gibt es überall Scheidungen. Because you are feeling today, tomorrow, Leute haben heute Gefühle und morgen haben keine Gefühle mehr. Feeling for somebody heute else fühlt tomorrow. Man diese Person und morgen wieder eine andere. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. If feeling join you together, that same feeling is going to separate wenn you. Wenn Gefühle euch zusammenbringen, werden euch Gefühle auch wieder trennen. But if Christ join you together, wenn Christus euch zusammenbringt, it's only Christ that can separate ist es nur Christus, der euch trennen kann. Is somebody getting it? Yeah. Praise the Lord. Halleluja. Verse 4. 4. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said he, you have heard of me. Als er zusammen war, gebot er ihnen nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er von mir, vernommen habt. The Holy Spirit is the promise of the Father. Der Heilige Geist ist das Versprechen des Vaters. Amen. Amen. He promised us that we will have him. Er hat uns versprochen, dass wir ihn haben werden. Amen. Amen. Because without him you cannot work for Christ. Denn ohne ihn kannst du nicht für Christus arbeiten. Without him you cannot know Christ. Ohne ihn kannst du Christus nicht erkennen. Amen. Amen. Without him you cannot even be saved. Ohne ihn kannst du nicht mehr errettet sein. Without the Holy Spirit, no one can be ohne den Heiligen Geist kann niemand hier sein. Because you cannot even be saved. Weil du nicht errettet werden kannst. And that's why Jesus called the sin against the Holy Ghost unpardonable sin. Deswegen sagt Jesus, die Sünde gegen den Heiligen Geist ist eine unvergebliche Sünde. Amen. Amen. Because if you sin against it, means you can never be saved. Hättest du nicht mehr errettet werden können. If you reject him, it means you can never be saved. Kannst du nicht errettet werden. He's the only one that can help you. Er ist der Einzige, der helfen kann, errettet zu werden. Somebody getting it. He's the helper. Er ist der Helfer. The comforter. Er ist der Beistand, der Tröster. You know, he has so many jobs. Er hat so viele Aufgaben. Amen. Amen. And he loves invitation. Und er liebt Einladungen. Praise the Lord. Halleluja. He doesn't force you to do anything. Er zwingt dich nichts zu tun. Amen, but he's always speaking. Aber er spricht ständig. And you know he loves invitation so much. Er liebt Einladungen so sehr. Until you invite him. Erst wenn du ihn einlädst. He will be there. Kann er was machen. Sonst wird er einfach nur da sein. No action. Und nichts tun. Invite him in your daily life. Wir müssen ihn in alles, was wir tun, einladen. Amen. Allow him to know the inner and outer of you. Zulass uns das Innere und Äußere von uns kennen. Amen. Engage him. Mit ihm sprechen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You are never without him if you have. Wir sind niemals ohne ihn, wenn wir ihn haben. Amen. Amen. You know you cannot feel your nationality. Du kannst deine Nationalität nicht fühlen. As a Congo or what a Nigerian, you cannot feel. I don't feel that I'm a Nigerian. Ich fühle mich nicht wie jemand, der aus Nigeria kommt. Kannst du das fühlen? You don't feel. I don't feel it. I don't feel it. You know, Because your nationality is inside you. It just deine Nationalität ist in dir drin. Amen. Mm-hmm. So also the kingdom of Christ. Genau, das Königreich Gottes. You cannot feel the kingdom. Du kannst das Königreich nicht fühlen. Amen. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. It is like your nationality. Wie deine Nationalität. Amen. Amen. You don't feel it. Das fühlst du nicht. That you know, until you even give it up, people don't even know where you are coming from. Erst wenn du sagst, woher du kommst, dann wissen Leute, woher du bist. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Through your words, you can give it out. Durch deine Worte erkennt man, woher du kommst. You can make people know that this is where you are from. Through how you speak, even when you speak. You know, the Yorubas, once they speak, the Igbos, once they speak, we know that they are coming from. This is where they are coming from. Wir wissen aus ihrer Sprache, aus ihrem Akzent, woher sie kommen, aus welchem Stamm sie gehören, aus welchem Land. So also your words. Genauso wie unsere Worte. If you speak something, wenn du etwas sprichst, people will look at you. Wenn Leute dich anschauen, wenn wer ist das? Speaking something, I'm not of another level. Spricht etwas anderes. Christ level. Von einer anderen Ebene. Amen. Amen. He's not speaking according to this world system. Sie spricht nicht wie diese Welt. Does he speak this the language of this world? Die Sprache dieser Welt spricht diese Person nicht. You know, the art of apostle. You know the disciples. You know when Jesus left, the disciples when they were speaking, when they were talking, the people they look at them, they said, "Where are these people?" They talk like this very man that was killed. Amen. Man, die Leute haben erkannt, dass die Jünger so gesprochen haben wie Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. Speak like your father. Spreche so wie dein Vater. Speak the words of your father. Spreche die Worte deines Vaters. Amen. Amen. Don't give people. What they want. Gib Leuten nicht das, was sie wollen. Give them what you have. Gib ihnen, was du hast. Amen. Amen. Don't give them what they want. Gib ihnen nicht, was they sie wollen. Always want, sie wollen. They always want. They expect what they want from you. And but don't give it to them. Gib ihnen nicht das, give was sie them wollen. The Christ in you. Gib ihnen Christus, den That's du hast. Who you are. Und das bist du. That is your life. Das ist dein Leben. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Verse 5. Vers 5. He said, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Water baptism is not baptism of the Holy Ghost. Die Wassertaufe ist nicht die Taufe des Heiligen Geistes. In water baptism you go into water. Bei der Wassertaufe wirst du in Wasser getunkt. But the baptism of the Holy Spirit, aber die Taufe des Heiligen Geistes, gehen wir in den Heiligen Geist ein. In salvation, the Holy Spirit comes inside you. Errettung bedeutet, dass der Heilige Geist jetzt in dir ist. But baptism of the Holy Spirit, you go into the Holy Ghost. Aber die Taufe des Heiligen Geistes bedeutet, dass du in den Heiligen Geist gehst. It means the Holy Ghost now inside you and outside you. Der Heilige Geist ist in dir jetzt drin und um dich herum. And whenever things are coming, wenn Dinge auch kommen, they don't come to you. Kommen sie nicht auf dich they zu. Come, they must pass through the Holy Ghost. So wir müssen erstmal durch den Heiligen Geist gehen. Because you are soaked in the Holy du bist getaucht im Heiligen Geist. You are not afraid of anything. Du hast keine Angst vor dem, was kommt. Yes. You know, the natural world today is full of fear. Die natürliche Welt ist voll von Ängsten. Everybody, they are all afraid. Alle haben Angst. People are running. Leute rennen. Amen. Bomb can explode anytime. Weil jederzeit irgendein terroristischer Anschlag passieren kann. Schaut euch an, was in China passiert. Der Virus, der da umhergeht, der sich verbreitet und Menschen tötet, für Kinder Gottes. Es muss durch den Heiligen Geist gehen, bevor es zu dir kommen kann. Amen. Praise the Lord. Halleluja. It's so good to be covered with the power of the Holy Ghost. Es ist gut, bedeckt zu sein mit der Kraft des Heiligen Geistes. It's not just having the Holy Ghost. Nicht nur den Heiligen Geist haben. Allow the Holy Ghost to have you. Sondern zulassen, dass der Heilige Geist dich hat. It's both sides, amen. Amen. Not just having him, allow him nicht nur ihn to haben, have you. Sondern zulassen, dass er dich hat. Praise the Lord. Halleluja. Verse 6. And when they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, will thou at this time restore again the kingdom to Israel? Praise the Lord. Hallelujah. Mm. Jesus came to restore the kingdom to us. Jesus kam, um das Königreich wiederherzustellen für uns. But not to the Israelites as a country. Aber nicht zu den Israeliten, die als Nationalität Israel sind. Amen. Amen. Israel as a country is the same as Nigeria as a country. Israel ist so wie jedes andere Land. Since the coming of Christ. Seit dem Kommen von Jesus Christus. Amen. Amen. They are now the same country. Ist das gleich? Ist nichts Neues, nichts Amen. Anderes. He came to restore the kingdom back to Israel. Er kam, um das Königreich wiederherzustellen, so nach Israel. Da geht es um die Rettung. Dass der Heilige Geist jetzt wieder in unserem Körper lebt. Amen. You know, he was once there. Er war einst tot. Before the fall. Vor dem Sündenfall. Amen. The Holy Ghost was once there. Der Heilige Geist, ach so, Entschuldigung, rejected. Der Heilige Geist war da. Vor dem was once in our body, war in unserem Körper. The fall of man. Vor dem Sündenfall. Amen. Amen. And after, he was no longer there. Und danach war er nicht mehr da. But Jesus came to restore. Aber Jesus kam, um es wiederherzustellen. To restore the kingdom back to us. Um das Königreich wiederherzustellen für That's uns. Why we are not called sons and daughters. Das sind wir jetzt Söhne und Töchter. That's why we are kings. Das sind wir Könige. And that's why Jesus is called King of Kings. Deswegen ist Jesus der König der Könige. Amen. Amen. A royal priesthood. Ein That's königliches Priestertum, das sind wir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 7. And he said unto them, it is not for you to know the time or the seasons which the Father hath put in his own power. The time of salvation is not for you to know. Ist nicht eure Sache. Amen. Amen. Because salvation is personal. Deine Rettung ist was Persönliches. It's personal. You can't be saved and your mother is not saved. Du kannst errettet sein, aber deine Mutter ist vielleicht nicht errettet. And you don't even know when she's going to be saved. Und du weißt nicht, wann sie errettet wird. Amen. Amen. Your duty, your for you, it is not for you to know when she's going to be saved. Du weißt nicht, wann sie errettet wird. Your job is to be praying. Deine Aufgabe ist es, für sie zu beten. At any given time. Jederzeit. Use the opportunity to preach to her. Die Gelegenheit, um zu ihr zu predigen. Like vielleicht gefällt dir das nicht. Aber später wird sie es lieben. Will know later, später wird sie erkennen, so dass du sie wirklich geliebt hast. Amen. Amen. She might not love it. She vielleicht liebt sie das jetzt nicht. Das gefällt dir vielleicht nicht. Sie wollen das nicht hören. But you know, if they come to you, that's what I do. If people come to me, I just say, ask them. You really want me to speak to you? Frage ich, willst du wirklich, dass ich mit dir rede? When people bring problems, I just say, you want Probleme to, you want the truth. Soll ich dir die Wahrheit sagen? Or you just want the flesh. Oder willst du das Fleisch? I cannot give you what I don't have. Ich kann dir nicht das geben, was ich nicht besitze. I can only give you what I have. Ich kann dir nur das geben, was ich besitze. I have Christ. Ich besitze Christus. And that's what I'm going to give. Und das werde ich dir weitergeben. Are you ready to restore? Bist du bereit, das zu anzunehmen, was ich dir sagen werde, was ich dir geben werde? Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. You remember that King Jehoshaphat. Der König Jehoshaphat beispielsweise. Und König Ahab. Praise the Lord. Hallelujah. So, can you help us to read verse 7? Vers 7. Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Praise the Lord. Hallelujah. But it said then in verse 8. Thank you, Shad. Verse 8, it said, but you shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. The Holy Ghost come with power. Der Heilige Geist kommt mit Kraft. Are you getting it? The Holy Ghost come with power. Der Heilige Geist kommt mit Kraft. Once he comes, it's not coming alone. Wenn kommt, kommt nicht alleine. He come with his own property. Kommt mit seinem eigenen Besitz. He come with his own belongings. In seinem eigenen Besitz. With all his gifts. Mit all seinen Gaben. Praise the Lord. Hallelujah. He comes with power. Kommt mit Kraft. The power of God. Die Kraft Gottes. The power that raised Jesus die Kraft, from the dead. Die Jesus von den Toten aufgeweckt hat. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen. He come with that same power into diese you. Kraft kommt in dich hinein. Amen. And cover you with that same power. Mit dieser gleichen Kraft. But God's children, they don't know what they have. Wir Kinder Gottes, wir wissen nicht, was wir haben. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. And you shall be witness unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then if you look at that same Acts 2. Apostelgeschichte 2. Here talks about the day of Pentecost. Hier geht es den Pfingsttag. Amen. Amen. The day of Pentecost. Pfingsten. From verse 1. And when the day of Pentecost was fulfilled, fully come. That's when you receive baptism of the Holy Spirit. Wenn du die Taufe des Heiligen Geistes empfängst, das ist der Pfingsttag. Amen. Amen. Yeah. We still have it today. Wir haben das heute immer noch. People still receive the Holy Spirit today. Leute empfangen den Heiligen Geist. Amen. Amen. They were all with one accord in one place. And suddenly there came a sudden sound. Came a sound upon from heaven as of rushing mighty wind. And it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. You get it? Mm-hmm. It's still on today. Das passiert heute immer noch. We still receive baptism of the Holy Spirit. Wir empfangen die Taufe des Heiligen Geistes immer noch. We are missing something. Wenn wir nicht haben, dann fehlt uns was. Amen. Praise the Lord. Halleluja. I have so many things to cover today. And verse 5. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven. Amen. Amen. Now, when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded, because that every man heard them speak in his own language. The tongues come with different languages. Diese Sprachen kommen mit, es sind verschiedene Sprachen. The language that your brain cannot even understand. Entweder eine Sprache, die dein Verstand nicht verstehen kann. And if you go to 1 Corinthians 13, let's go there. Lass uns zu 1. Korinther 13 gehen. Amen. 1 Corinthians 13. 1. Korinther 13. Praise the Lord. Halleluja. Verse 1. It says, though I speak with the tongues of men and of angels. Amen. Amen. You speak with the tongues of men or with the tongues of angels. Du sprichst mit der Sprache von Menschen oder von Engeln. You know, if you are speaking tongues, you know, people around you will understand it even more than you. Wenn du in fremden Sprachen sprichst, kann es sein, dass jemand anderes das sogar versteht. Und du nicht. You know, you don't hear Benin, you don't understand it at all. Du verstehst zum Beispiel meine Sprache nicht. And if you are in tongues, speaking in tongues, you can be speaking it. Und wenn du in fremden Zungen betest, kannst du das auf einmal Benin sprichst. Amen. Amen. If you are speaking, you can be speaking in tongues and be writing. Du kannst in fremden Zungen sprechen und sogar schreiben. Because I do it. Das tue ich beispielsweise. Most of the time I'm writing and speaking in tongues. Wenn ich irgendwas aufschreibe, dann spreche ich dabei in fremden Zungen. If I'm writing, I'm writing from my mind. Ich schreibe aus meinem Verstand. But once the speaking in tongues is coming from my spirit. Aber das so in fremden Zungen sprechen kommt aus meinem Geist, deswegen stört es mich nicht dabei zu schreiben. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. I just quickly explain the Holy Spirit. Amen. Amen. The Lord wants us to learn and know how to walk in the Spirit. Der Herr will, dass wir wissen und lernen, wie im Geist wandeln. He wants us to learn how to do everything in his world, in his kingdom. Er möchte, dass wir wissen, wie wir alles in seinem Königreich tun. His kingdom is a spiritual world. Sein Königreich ist eine geistliche Welt. But that does not mean it's not existing. Das bedeutet nicht, dass es nicht existiert. Amen. Amen. It is existing. Es existiert. But the blind, the natural people, they are blind, they cannot see it. Die natürlichen Menschen sind blind und können das nicht erkennen. You can only see it with the eyes, with Christ's eyes. Du kannst es nur sehen mit den Augen von Christus. It is through this truth. You can see it. Durch die Wahrheit kannst du das erkennen. Through Christ you can see it. Durch Christus kannst du das erkennen. They cannot see it. Sie können es nicht sehen. Is somebody getting it? Mm-hmm. And that's why, you know, for example, if you pray for something. Wenn du für etwas betest. You know, when you rejoice. Wenn du dich freust. And when you believe. Wenn du glaubst. You have it. It's different from when they believe and when they rejoice. Ist anders als die Zeit, that you have it. In der andere Menschen oder beziehungsweise der Ungläubige freut oder es hat. After prayer, you believe you have it. Nachdem wir beten, glauben wir, dass wir das haben. But until they see it in the natural world, aber they Leute don't believe you have it. Es in der natürlichen Welt sehen, glauben sie nicht, dass du es hast. Amen. Amen. You rejoice when you believe you have it. Wenn du glaubst, dass du es hast. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, if I use my daughter's school to university to explain it. Amen. Wenn ich als Beispiel meine Tochter nehme und als sie studiert hat. You know, after her exam, she wanted to go to university. And she believed, we prayed together and she believed that we believe she already have it. And she believed it to the extent of telling people that she already have it. Nach dem nach der Schule wollte sie studieren und bevor sie angenommen wurde, hat sie schon den Leuten gesagt, dass sie angenommen wurde ist und dass sie schon studiert. I'm already there. I'm already in the university. Ich studiere schon. She can see it. Sie kann das sehen. But others cannot see it. Aber andere können but das that nicht does sehen. Not mean it does not exist. Aber es heißt nicht, dass es nicht existiert. And when they now brought the letter that she that sie dann angenommen that wurde, I heard the letter of admission. Als sie dann angenommen worden ist an der Uni. She was no, it was not, she was not surprised or happy, and she had already rejoiced when she prayed. Is somebody getting it? War die Freude nicht die gleiche Freude wie am Anfang, weil sie hat sich schon gefreut, als sie gebetet hat und geglaubt hat. Amen. And that's why when she now got the letter of admission, Brief hatte, she could not even nobody to tell any longer. Kann sie es niemand mehr erzählen, weil sie hat ja schon den Leuten erzählt, dass sie schon drin ist. Is somebody getting it? So praise the Lord. Halleluja. He wants us to know how to walk in the spiritual. Er möchte, dass wir wissen, dass wir wissen, wie wir in der geistlichen Welt wandeln. Until you, you know, after prayer, it is nach dem Gebet ist der Glaube. It is no longer hope. Und nicht mehr Hoffnung. Amen. Amen. And if you believe, wenn wir glauben, confess it. Dann müssen wir es auch aussprechen. If you believe, you celebrate glauben, it. Dann feierst du das if auch. Somebody getting it. Mm. If you believe, you will glaubst, rejoice. Dann freust du dich auch. Amen. Amen. It doesn't matter what they believe or egal, what they know. Was sie glauben oder was sie wissen. What matters is what was you believe. Ist, was glaubst du? And that is faith. Das ist Glauben. That is how, you know, that faith brings out what is in the spirit. Der Glauben bringt das, was im Geist ist, ins Physische. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. If I tell you, remind you of a story that I told you some time ago about a woman with a goiter. Wenn ich euch die Geschichte erzähle, von die ich euch schon öfters erzählt habe über diese Frau, die diesen Tumor hatte. This woman had a goiter. Die Frau hatte einen Tumor am Hals. You know what and it was big. Und es war sehr groß. And people can see it. Leute konnten das sehen. And she believed that she has been healed. Und sie hat geglaubt, dass sie geheilt ist. And she came to the church and said, "Help me to thank our Father that you have healed me." Und sie ist zu dieser jährlichen Kirchenveranstaltung gegangen, um ein Zeugnis zu geben, dass sie geheilt worden ist von dieser Krankheit. And she went home. Und sie ist nach Hause gegangen. Then after a year, und she came back. To give the same testimony. Und als im nächsten Jahr diese Veranstaltung wieder stattgefunden hat, hat sie wieder dieses Zeugnis gegeben, und aber ihr Hals war immer noch angeschwollen. People can still see the problem. Und Leute konnten das Problem immer noch sehen. She said, "This is the first year that the Lord has healed me." Also sie hat gesagt, he healed me since last year. Das erste Jahr, volle Jahr, nachdem der Herr mich geheilt hat, und es ist jetzt ein ganzes Jahr her. The people just say, "Praise the Lord." Und Leute haben den Herrn mit ihr gepreist und einfach gedacht, okay. Then the second year she came again. Und dann im dritten Jahr ist sie wiedergekommen. Then the third year she came dann wieder again. Then the people were angry. Dann waren die Leute wütend. Was ist los mit dieser Frau? Die ist nicht geheilt. Was ist los mit ihr? The third year. Das dritte Jahr. Man sieht doch ganz klar, dass da noch was this ist woman bei ihr. Said, also Frau sagt, ich bin geheilt. Amen. You know, if you are blind, you cannot see. Wenn du blind bist, kannst du nicht sehen. Then this woman went home. Ist die Frau nach Hause gegangen? And said, "Father, Vater, I don't need to see before I know that I'm already muss es nicht sehen, bevor ich glaube, but because of the people, aber in den Leuten, this very thing, will ich jetzt diese Sache verschwindet in Jesus Namen. Just like dann ist sie verschwunden. Sie kennt so die People. Sie ist den Leuten gar nicht gesagt. Sie haben sich gefragt, was passiert. Praise the Lord. Halleluja. She believed sie hat geglaubt und hat es ausgesprochen. That was how we got this house also. Und genauso haben wir auch dieses Haus bekommen. Amen. We believe and we started telling people that. Wir haben angefangen, es Leuten zu erzählen, dass wir das Haus haben. Upon, you know. There was a lot of fear. Es gab viele Ängste. Because you know, if you are going to live. It's not like Nigeria. If you are going to live from one house to another, you know, you can just see your landlord and be talking to her. And you don't need to, you know, all this kudigon letter. What do you call it? The letter that I'm going that got so that the landlord will be looking for somebody else to put. So here it is very strong. Hier werden Fristen eingehalten und wenn sie nicht eingehalten werden, folgen Maßnahmen. We believe we already have the house. Aber wir haben geglaubt, dass wir das Haus schon haben. We wrote a letter of leaving. Wir haben dann dieses okay. Wir haben dann natürlich die Wohnung gekündigt. Letter to vacate the house. And they gave us we wrote 3 months. Wie gesagt, in 3 Monaten. And those people they will be looking for somebody to get the house in 3 months. Natürlich haben dann Leute gesagt, okay, in 3 Monaten, also werden wir schon nach Leuten suchen, die in 3 Monaten dann in diese Wohnung einziehen werden. We believe we have it in the spirit. Aber wir haben geglaubt, dass wir sie im Geist haben. It's already there. Dass sie schon da ist. Amen. And the time was getting nearer and nearer and nearer. Die Zeit ist immer weniger und weniger geworden. And the more the time got nearer, the more we praise the Lord. Aber umso mehr die Zeit weniger geworden ist, umso mehr haben wir den Herrn gepriesen. Instead of falling into fear, falling into faith. Anstatt in Angst zu geraten, müssen wir in Glauben fallen. It is when something is getting more serious that you can even see the Lord. Wenn die Sachen schlimmer werden, dann sehen wir den Herrn auch erst. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. From nowhere. Von nirgendwo. Oh, Daddy. He is so great. Er ist ein großer Believing, please. Gott. Und deswegen müssen wir ihm glauben. So wonderful. Er ist wundervoll. He said, come unto me, all you that labor. Kommt alle her zu mir, ihr, die ihr mühselig beladen seid. Gib mir dieses Problem. Believe me. Glaubt an mich. Amen. Amen. It is not believe me, I'm going to solve it. Believe me, that problem is already solved. Glaubt mir, dass dieses Problem schon gelöst ist. Amen. Amen. Christ's word, you know, that is why today Christianity is always believe God is going to do it. Zu dem Christentum geht es immer darum, dass Leute glauben, dass Gott es irgendwann tun wird. You know, the kingdom of Christ is glauben wir, dass wir es schon haben. Problem is already solved. Dass das Problem schon gelöst ist. Amen. If the problem is going to solve, it will never solve. Wenn das Problem sich erst lösen muss, dann wird es sich nicht lösen. Because that is not how this word functions. Weil so funktioniert sein Wort nicht. Amen. Amen. It can only function through faith. Es kann nur durch Glauben funktionieren. And faith is present tense. Und Glauben ist der future ist gegenwärtig tense. Und nicht in der Zukunft. It is no hope. Es ist nicht Hoffnung. Please understand the difference between the two. Versteht den Unterschied zwischen den beiden. And also it is like, you know, there are a lot of things that the natural eye cannot even see today. Es gibt viele Dinge, die das natürliche Auge nicht sehen kann. Like James, you cannot see them. A special lens to see them. Bakterien, einige kann man nicht sehen. Amen. Amen. But they exist. Aber sie existieren. They are not in the spirit world. Sie sind nicht in der geistigen Welt, sie sind in der physischen Welt. Man sieht sie nicht. But the natural eye, you know, you have to use something. Aber du brauchst ein Mikroskop, um sie zu sehen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. That's why the Bible called faith. Evidence of things not seen. It did not say evidence of things that does not exist. Deswegen sagt die Bibel, der Glaube ist eine Zuversicht von Tatsachen, die existieren, nicht von Tatsachen, die nicht existieren. Evidence of things that the natural eye cannot see. Etwas, was das natürliche Auge eben nicht sehen you kann. You have to see it with Christ's eye. Du musst es mit den Augen von Christus five sehen. Five senses cannot see it. Die 5 Sinne können es nicht sehen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. So we go further. Amen. Amen. In Galatians 5:25, we are here on Sunday. Let us quickly go there today also. Galatians 5:25. Praise the Lord. Hallelujah. He said, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Amen. Amen. Spirit world is our world. Die geistige Welt ist unsere Welt. That is Christ's kingdom. Das Königreich von Christus. That is Christ's world. Die Welt von Christus. You don't understand it. Wenn wir das nicht verstehen, we call God a liar. Wenn wir Gott irgendwann einen Lügner nennen. Amen. Mm. Even in Old Testament, they were already living there. Selbst im Alten Testament haben sie schon da gelebt. The prophets, they lived there. Die Propheten haben da gelebt. If they don't live there, they cannot walk. Hätten sie in dieser geistlichen Welt nicht gelebt, Amen. Hätten sie nicht. The prophet, if you look at Elisha and the servant. Und sein Knecht. Amen. Amen. The Syrian army, you can count them. Die syrische Armee stand vor ihnen. But you know, if you want to count Elisha and the servant, they were only two. Und Elias und sein Knecht, die waren nur zu zweit. But Elisha said, aber Elias hat those gesagt, that be with us are more than those sind, that be with them. Sind mehr als he was talking about what they cannot see. Er hat über etwas what the natural eye can, das cannot see. Das natürliche Auge nicht sehen kann. Nur durch die Augen von Christus. Amen. Amen. You know, they are be there. Sie waren da. They follow you everywhere. Sie die Engelschar, sie folgte überall hin. Amen. Amen. They were not there because Elisha said they are there. Weil Elias gesagt hat, dass sie da waren. Sie waren schon da. Amen. Amen. Amen. They follow us everywhere. Sie folgen uns überall hin. You are never alone. Sie ist nicht alleine. Praise the Lord. Halleluja. God children never walk alone. Kinder Gottes, wir wandeln nicht alleine. You have the Michael, the Gabriel, you know, Engel, the goodness and mercy shall follow me. Gnade und Barmherzigkeit folgen uns. And they follow you everywhere. Sie folgen dir überall hin. Even when your names are mentioned, they are there. Wenn deine Namen genannt werden, sind sie da. If your name is even mentioned, wenn dein Name nur genannt wird, they are there. Ist er da. Through telephone, they are there. Durch das Telefon sind sie da. Your pictures egal, are, sind, they are sind, sie sind da. There's a place I would quickly want us to go to Second King. Zweite Könige. Praise the Lord. Halleluja. Second. Praise the Lord. Second King. 2. Könige 13. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Know who you are. Müssen wissen, wer wir sind. Amen. Niemand sollte sich mit uns anlegen. Wir sollten uns auch nicht mit uns selbst anlegen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Hallelujah. Let me see if I can. Second King 13. 2. Könige 13. Amen. Verse 20 and 23. 20 und 23. Oh, sorry, 20 and 21. Amen. 20 und 21. He said, and Elisha died, and they buried him. And the band of the Moabites invaded the land at the coming in of the year. And it came to pass, as they were burying a man, that behold, they spied a band of men, and they cast the man into the sepulchre of Elisha. And when the man was let down and touched the bones of Elisha, he revived and stood up on his feet. Und Elias starb und wurde begraben. Im folgenden Jahr aber fielen die Streifscharen der Moabiter ins Land. Und es geschah, als man einen Mann begrub, da sahen sie plötzlich die Streifscharen kommen. Und sie warfen den Mann in das Grab Elias. Und sobald der Mann hinabkam und die Gebeine Elias berührte, wurde er lebendig und stellte sich aufrecht auf seine Füße. You get something there. Elisha born could raise the dead. Die Leiche von Elias konnte Tote auferwecken. Amen. Amen. You know then, they buried them in caves. They buried them in cave. Damals hat man die Leute in einem Sarg begraben. They buried that even their bones. You can, you know, they are there and they decayed it. And they came to bury somebody else. People brought somebody else to bury. And there was noise and they were afraid. The people were afraid and they just they threw the dead body out away and they ran. The people ran. And that dead body touched Elijah's bone. Damals hat man Leute entweder in ein Loch oder eher in eine Höhle begraben. Und als Elias wurde halt auch in so einem Loch oder in so einer Höhle begraben. Und als sie eine Leiche in dieses Loch reingeschmissen haben, wo Elias Leiche drin lag, hat diese Leiche natürlich die Leiche von Elias berührt. Und als diese Leiche Elias Leiche berührt hat, ist diese eine Leiche wieder auferweckt von den Toten und war lebendig auf einmal. Leiche Knochen. Knochen, sogar, es war, sogar seine Knochen waren es, sondern nicht mal sein Körper. Bone, und Elias Knochen, amen, haben diese Leiche wieder auferweckt. If you look at that of Jesus and Lazarus. Oder auch Jesus und Lazarus. You know, Lazarus was buried. Lazarus wurde begraben. Seit 4 Tagen war er in diesem Grab. And you know, they covered there with stone. Und sie haben diese Höhle mit einem riesigen Stein zugedeckt. Are you getting something? Yeah. And that is why when Jesus called Lazarus that he should come, it was no, there was no sand there. He came out from inside that cave. Is somebody getting it? Yeah. Und so, Jesus hat dann halt befohlen, dass dieser Stein weggerollt wird, damit dann halt Lazarus aus dem Grab rauskommen kann. What is that? Ja, ja. Die Leute haben die, also die haben gesagt, sie sollen Stein wegmachen und dann ist er rausgekommen. Okay. Er ist nicht durch den, Stein gegangen. Okay. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. I thought you said they have to remove the sand before the Lazarus. Nee, remove the stone. Okay, okay. Praise the Lord. Hallelujah. You see, you know, that was what happened to Elisha. Das Elias passiert. If Elisha can be so powerful. Wie er so kraftvoll sein kann. That a dead bone. Dass seine toten Knochen, You know that is now bones. If somebody that has been dead and the body have decayed and it's now just bones. Dass seine Knochen. And the bone can still raise the dead. Tote auferwecken kann. If it, what Elisha has. Was Elias hat. Is so is smaller than what you have. Is according to the Bible. Geringer als das, was wir haben. He said what they have. What we have is greater than what they have. Was wir jetzt haben durch Jesus Christus ist größer als das, was die damals hatten. We don't know what we have. Wir Kinder Gottes, wir wissen nicht, was wir haben. Is somebody getting it? Oh, Daddy, praise the Lord. I don't want to go to some. There are places I could have loved to go, but let us postpone it. Praise the Lord. Hallelujah. Even on the telephone, your name is covered. Gibt's am Telefon ist dein Name bedeckt. There's a place we go to today also, and so that we see something there. Amen? Amen. Please learn to choose Christ alone. Wir müssen lernen, uns Christus allein zu entscheiden. The Lord has his way of doing things. Der Herr hat seine Wege, wie er Sachen macht. You cannot add, you know, religion is a soup that is being mixed with water. Religion ist sozusagen eine Suppe, die mit so viel Wasser verwässert wurde. Amen. Amen. They mix it, they mix it. So viel Wasser wird hinzugefügt. In Christ's world, you never mix it. Aber in der Welt von Christus da passiert keine Vermischung. Amen. Amen. If you mix it, it is no longer the real thing. Ist es nicht mehr das Wahrhaftige? Amen. You know, the different denomination, they want to mix it. Lehren wollen sich vermischen. They call it the doctrine of their church. Sie nennen es die Lehre ihrer Gemeinde. We don't follow the doctrine of this church. We follow the doctrine of the Holy Ghost. Der Lehre einer Gemeinde, sondern wir folgen der Lehre des Heiligen Geistes. You listen to the Holy Spirit. Du musst dem Heiligen Geist zuhören. And he directs your life. Und er leitet dein Leben. Is somebody getting it? Let's it be Christ alone. Lass zu, dass es Christus alleine ist. Don't mix it. Vermische es nicht. Amen. Amen. If you mix it, it will wenn du es vermischst. You know, if you have... What soup do you have in Dutch that people understand? All of you here. Linsey soup. I think you like it very well. So if you put water and water and water, so viel Wasser dazu tust, da kann man das nicht mehr essen. Das ist geschmackslos. You cannot even eat it any longer. Das kann man nicht mehr essen. That's what, schmeckt gar nicht mehr. That's what churches are today. Und was ist mit Kirchen heute? The mixture is so heavy. Sie haben so viel vermischt. That the church is like nothing. Dass die Kirche so ist wie nichts. Amen. Amen. It's like nothing. Nobody is free. Niemand ist frei. Nobody, you know, you just suffer and smiling. Man leidet und lächelt. You know, come and be like me. come and join us and be like me. They will say, hey, like you. They don't want to join keiner you. Will so wie sein wie du. Amen. Amen. Nobody want to come. Niemand will kommen. Why? Because so. They cannot see the Christ weil man in you. Christus in euch nicht sehen kann. The Christ in us is to be seen. Christus in uns muss gesehen werden. Amen. Amen. Amen. It's not by properties. Nicht durch Besitz. It's not by having a house. Nicht a durch car. Das Haus oder das Auto. In the midst of problems, you are rejoicing that they cannot understand sondern your joy. Durch Freude, durch deinen Frieden, das inmitten von Problemen, hast du so viel Frieden, so viel Freude, dass man das gar nicht nachvollziehen kann. Du preist immer noch den Herrn. Und sagst, Vater, danke dir. Vater, ich danke dir, dass du gut bist. Amen. The joy, the peace that no one can understand. Ein Frieden, den kein Mensch verstehen kann, das ist der Frieden von Christus, das ist seine Freude. Amen. You are not worried about anything. Mach uns keine Sorgen. No fear of anything. Keine Angst. Amen. Because here or there, hier oder dort, ist egal. In your exam, you are not afraid to pass off. Hast du keine Angst zu bestehen oder durchzufallen? Egal, ob du durchfällst oder bestehst. Because your result is not dein Ergebnis ist nicht dein Leben. Christus ist dein Leben. Whatever is outside that doesn't control you. Immer da draußen. You are so free. Du bist frei. The freedom. People are looking for freedom. Leute suchen nach Freiheit. Amen. Because no money can free anybody. Aber Geld kann dich nicht frei machen. No money can free anybody. Geld kann dich frei machen. Money cannot free us. Geld kann uns nicht frei machen. Nur Christus kann uns frei machen. Praise the Lord. Halleluja. Learn to choose only Christ. Lernt euch nur für Christus zu entscheiden. Matthäus 6. It says you cannot serve God and Mammon. Du kannst nicht Gott und den Mammon dienen. Amen. Amen. It is not both together. Nicht beides zusammen. You cannot have it both ways. Du kannst nicht beides haben. Verse 24. No man can serve two masters. Matthäus 6. 22. For either he will hate the one and love the other, or else he will 24, go to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Matthäus 6, 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Please listen to the voice of God. Hört bitte der Stimme Gottes zu. No matter how difficult it is, egal wie schwierig es ist, egal was er dir sagt zu tun, listen to him, hört ihm zu und gehorcht ihm. Amen. Amen. You know, we are so used to asking him questions. Wir sind gewöhnt daran, ihn Fragen zu stellen. Asking and asking and Fragen asking. Und Fragen und Fragen. He said, do it. And later he's changing it. You know, you are going up and let us go to number 22. Quickly go there, please. Number 22. 4. Mose 22. Number 22. Praise the Lord. Number 22, from verse 1. I will quickly read because of time. Peter Mose 22:1. Amen. And the children of Israel set forward and pitched in the plain of Moab. On this side, Jordan, by Jericho. And Balak, the son of Zippor, was all that Israel had. Praise the Lord. Hallelujah. Was all that Israel had done to the Amorites. And Moab was so afraid of the people because they were many. And Moab was distressed because of the children of Israel. And Moab said unto the elders of Midian, now shall this company lift up all that are around about us, as the ox licketh up the grass of the field. And Balak the son of Zippor was king of the Moabites. At that time, praise the Lord. Hallelujah. There were some people, they were afraid. You know, the king and the people, they were afraid of the children of Israel. Die König, der König und die Leute hatten Angst, das Volk hatten Angst vor den Israeliten. The Moabites, they were afraid of the children of Israel. Die Moabiter hatten Angst vor den Kindern Israels. And their king was called Balaam. Und ihr König wurde Balak genannt. Amen. And he was looking for how to defeat Israel, the children of Israel. Und er hat nach einem Weg gesucht, wie er die Kinder Israels zerstören kann. Amen. Amen. Then in verse 5, he sent messengers, therefore, unto Balaam, the son of the son of somebody, which is by the river of the land of the children of his people, to call him, saying, behold, there is a people come out from Egypt. Behold, they cover the face of the earth, and they abide over against me. Come now, therefore, I pray thee, cause me these people, for they are too mighty for me. Peradventure I shall prevail, that we may smite them, and that I may drive them out of the land. For I want that he whom thou blessed is blessed, and he whom thou cursed is cursed. Praise the Lord. Hallelujah. Balak sent message to Balaam. Balak hat eine Botschaft zu Bileam geschickt. Balaam was a prophet. Bileam war ein Prophet. Amen. Amen. And Balak was a king. Und Balak war ein König. And he wanted to deal with the children of Israel. Er wollte die Kinder Israels besiegen. He said, until they are cursed, they cannot. No one can do them anything. Weil er hat gesagt, man muss sie verfluchen, sonst kann ihnen keiner was anhaben. And he was looking for somebody to help him to curse them. Und er hat nach jemandem gesucht, der sie für ihn verfluchen kann. And he heard of Balaam. Er hat von Bileam gehört. A prophet that whoever he curses is cursed. Bei der bekannt ist dafür, dass was immer er verflucht, ist verflucht und was er segnet, ist gesegnet. And he now sent his elders, verse 7, and the elders of Moab and the elders of Midian departed with the reward of divination in their hands. And they came unto Balaam and spake unto him the words of Balak. Praise the Lord. Hallelujah. You see a reward. Eine Belohnung. You know, if we are going to do anything for the Lord, wenn wir etwas für den Herrn tun, don't look for any reward. Sollten wir nicht nach einer Belohnung suchen. Amen. Amen. You know, Christ's word, you know, his miracle is not for sale. Seine Wunder sind nicht käuflich. All the gifts of the Spirit, alle Gaben des Geistes kann man nicht kaufen. You don't sell miracles. Du kannst keine Wunder verkaufen. Du kannst keine Vision verkaufen. You don't sell any gift du of kannst the Spirit. Die Gaben des Geistes nicht they verkaufen. Are for the purpose of Christ. Sie sind für Christus und von Christus. Amen. Amen. Amen. If Christ sends you wenn an Christus error, dich schickt auf eine Mission, you don't look for your benefits. Dann suchst du nicht nach deinen Vorteilen. Amen. Amen. This man was looking for his own benefit. Dieser Mann hat nach seinem eigenen Vorteil gesucht. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if we are going to do anything, wenn wir etwas tun, we always look for what we pay us. Suchen wir immer noch etwas, was für is uns, it for my own good? Was mir Vorteile bringt. Was bringt es mir? Werde ich etwas verlieren how much dabei? Am I going to spend? Wie viel werde ich ausgeben müssen? If I spend all this money, then wenn ich all dieses Geld ausgebe, is that money just like wasting of money. So als ob ich es in die Luft schmeiße. Amen. Amen. You should rejoice when Christ sends you an error. Wir sollten uns freuen, wenn der Herr uns auf eine Mission schickt. You know, if he send you a message, if he send you to do something. Wenn er dich schickt, etwas zu tun. You know, like Moses, like Moses Abraham. Zum Beispiel, Abraham. You should rejoice. Sollten wir uns freuen. It's a privilege. Das ist ein Privileg. You should tell you, you know, if a king call you and just say, you know, if a president call you today and send you wenn a message. Wenn ein Präsident dir eine Botschaft gibt, eine Aufgabe gibt. People want to even Leute know you. Wollen wissen, wer du bist, dass a du friend of a king, a von so jemandem überhaupt angesprochen wirst. And when the Almighty God aber wenn der allmächtige Gott call you an ambassador, dich Botschafter nennt, that you represent me anywhere you go, dass du ihn überall, wo du hingehst, we repräsentierst, sollten wir uns freuen. Amen. Amen. We are not to look for any benefit. Dann sollten wir nicht nach unseren Vorteilen suchen. What is my reward? Was ist meine Belohnung what am I going dafür? To get? Was werde ich dafür bekommen? This man was somebody that was looking for his own gain. Hat nach seinem eigenen Vorteil gesucht. God can pay more than anything. Gott kann mehr zahlen als jeder andere Mensch. Praise the Lord. Halleluja. They brought reward to him. Sie haben eine Belohnung zu ihm gebracht. Verse 8. Ach. And he said unto them, lodge here this night, and I will bring you word again, as the Lord shall speak unto me. And the princes of Moab abode with Balaam. Amen? Amen. And God came unto Balaam and said, what men are these with thee? As if he doesn't know. So als ob Gott es nicht wüsste, was das für Leute sind. You know them more than you. Natürlich kennt er sie besser als du, aber trotzdem fragt er. Who are these people with you? Sind die Leute, die bei dir sind? And Balaam said unto God, Balak the son of Zippor, king of Moab, has sent unto me, saying, behold, there is a people come out of Egypt, which covered the face of the earth. Come now, curse me them. Peradventure I shall be able to overcome them and drive them out. Amen. Amen. There are a lot of things to learn here. Amen. Vieles, was wir aus dieser Geschichte lernen können. And God said unto Balaam, thou shalt not go with them. Thou shalt not curse the people, for they are blessed. Aber Gott sprach zu Bileam, geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk nicht, denn es ist gesegnet. He said, you are blessed. Sie sind gesegnet. If you are blessed, you can Wenn du gesegnet never be bist, kannst du nicht verflucht werden. You know, people are afraid of curse. Leute haben Angst vor Flüchen. He said, if you are blessed, wenn du gesegnet if bist, God bless wenn Gott dich segnet, if Christ is in you, you wenn can Christus never in dir ist, kannst du nicht verflucht werden. Amen. Is somebody getting it? Mm. Our blessing is Christ. Unser Segen ist Christus. The Christ in us. Christus, der in uns and ist. No one can curse us. Oder deswegen kann uns niemand verfluchen. And Balaam rose up, verse 13, 13, in the morning, and said unto the princes of Balak, get you into your land, for the Lord refused to give me leave to go with you. Praise the Lord. Hallelujah. He said it, but it was not from his own heart. Er hat es gesagt, aber es war nicht aus seinem Herzen. Amen. Amen. In one mind, it was he wanted the money. Er wollte das Geld. Er wollte he den wanted Lohn. Something. Er wollte etwas haben. Amen. Amen. If you look at 2 Peter, put something here. We go to 2 Peter 2. 2. Petrus 2. Let's read from verse 14 to 16. 2 Peter 2. 2. Petrus 2. You know, we have one thing in our heart. Wir haben eines in unserem Herzen. Are we coming to God? Am I to go? Am I not to go? Komm mit Gott zu unserem Herzen und fragen, sollen wir mit ihm ziehen? We already have. I don't want to go. Wir haben das. Or wir I wollen want to nicht go ziehen in, our heart. In unserem Herzen. Wir haben das. Then wir wollen are ziehen him and saying, aber wir kommen zu ihm for you. You cannot und sagen, for you. Entscheide für mich, aber er Amen. Kann nicht für dich entscheiden. 2. Peter. 2. Petrus. 2. Und Verse 14 to 16. He said, having the eyes full of adultery, and that cannot cease from sin, beguiling unstable souls, and heart they have exercised with covetous practices, caused children. Your heart is full of yourself. Unser Herz ist voll von uns selbst. Christ cannot even go in Christus kann da gar nicht mehr arbeiten. Amen. Amen. He said, verse 15, we shall have forsaken the right way and have gone astray, following the way of Balaam, the son of Bosor, who loved the wages of unrighteousness, but was rebuked for his iniquity. The dumb acts, speaking with man's voice, forbade the madness of the prophet. Praise the Lord. Let us be satisfied with Jesus. Lass uns zufrieden sein mit Jesus. That's how you can walk in you and walk through. So kann er in dir arbeiten und durch dich arbeiten. Amen. Amen. Not seeing what is outside. Und nicht das sehen, was da draußen Amen. Ist. Amen. Verse 14 of number 22. Entschuldigung. 4. Mose. 22. Vers 14. And the princes of Moab rose up, and they went unto Balak, and said, Balaam refused to come with us. Verse 15. And Balak sent yet again princes more and more honorable than they. And they came to Balaam and said to him, Thus said Balak the son of Zippor, Let nothing, I pray thee, hinder thee from coming unto me, for I will promote thee unto very great honor, and I will do whatsoever thou sayest unto me. Come, therefore, I pray thee, cast me these people. Are you going to listen to the voice of Christ? Wirst du der Stimme von Christus zuhören? Oder der Stimme des Geldes? Amen. Are you going to listen to the voice of Christ? Wenn wir die Stimme von Christus hören? Or the voice of your body? Oder der Stimme unseres Körpers? The desire of Satan. Die Wünsche des Teufels. And Balaam, verse 18. 18. Balaam answered and said unto the servant of Balak, If Balak would give me his house full of silver and gold, I cannot go beyond the words of the Lord, my God, to do less or more. I was just saying it for saying sake. Aber er hat es einfach nur gesagt und nicht wirklich gemeint. It was not coming from his heart. Es kam nicht aus seinem Herzen. Verse 19. Now therefore I pray you, tarry ye also here this night, that I may know that the Lord will say unto me more. You know, after saying, okay, I'm not going to listen to you. Then he said, but you can still stay so that I will ask my God again. Nachdem er ihn eine klare Ansage gesagt hat und gesagt, ich werde nicht mitkommen, egal was er mir anbietet oder gibt, hat er aber trotzdem gesagt, aber bleib doch noch die Nacht über, ich werde nochmal Gott fragen, was er wirklich meint, was er dazu nochmal sagen wird. Und das tun wir oft. Gott hat gesprochen. I will never listen to his voice. Aber wir hören seiner Stimme nicht zu. You know, we keep on going to him. Wir gehen really wieder zurück zu ihm, sagen, bist du dir sicher, Gott? Father, are you really sure? Vater, bist du wirklich sicher? Is that from you? Ist das wirklich are von you dir? Sure bist you du want ganz me to sicher, dass ich are you dahin sure gehen you want soll? Me to eat? Dass ich essen are you soll? Sure you want me to leave? Dass ich leben are you soll? Sure you want? Dass ich gehen you know, soll? He has spoken. Er hat gesprochen. Is somebody getting it? Amen. Amen. And God came unto Balaam at night and said unto him, If this man come to call thee, rise up and go with them. But yet the word which I shall say unto thee, that shall thou do. And the Lord came, because the Lord knew his heart. Der Herr kannte das Herz von Balaam. He knows his desire. Er kannte seine Wünsche. That is all about himself. Das eigentlich geht's nur um ihn selbst. It's not to obey the voice of God. Ihm geht's gar nicht darum, die Stimme Gottes zu gehorchen. Amen. Amen. Verse 21. And Balaam rose up in the morning. You know, he had been preparing to go. Er hat sich vorbereitet zu gehen. And he had now gone. Jetzt hat er gehört, dass er gehen kann. Dick war er weg. Hey, yes, I've heard it. Ich hab's gehört. He now heard what he wanted. Er hat jetzt das gehört, was er hören wollte. Amen. Amen. He has made up his mind. Weil er sich schon entschieden hat, entschlossen hat, Amen. Was er will. Don't allow him to give you your desire. Lass nicht zu, dass er dir deine Wünsche gibt. Allow him to give you what he desires for you. Er soll dir seine Wünsche geben. Amen. Amen. Amen. And Balaam grows up in the morning. And saddled his axe, and went with the princes of Moab. And God's anger was kindled. And God's anger was kindled because he went. The same God that said, go with them. And this same God is angry. Der gleiche Gott, der gesagt hat, dass er gehen soll, ist der gleiche Gott, der aber wütend ist, dass er gegangen ist. Once he speak, wenn er spricht, hört ihm einfach zu. Somebody getting it. Mm-hmm. He's now, no, he is the one that said you can go because he knows that he want to go. Er hat zu Biliam gesagt, geh einfach, weil er wusste, dass er einfach gehen will. Aber er war wütend darüber, dass er einfach gegangen ist. But he is angry that he went with them. Is somebody getting it? And God's anger was kindled because he went. And the angel of the Lord stood in the way for an adversary against him. Now he was riding upon his ass, and his two servants were with him. Verse 23. And the ass saw the angel of the Lord standing in the way, and his sword drawn in his hand. And the ass turned aside out of the way, and went into the field, and Balaam smote the ass to turn her into the way. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if he tell us to do things, wenn er uns sagt, Sachen zu machen, what he will tell you to do is not natural. Was it's er uns not sagt popular. Zu tun, ist nicht, wird nicht jedem gefallen. You know, it doesn't make sense. Und es macht doch keinen Sinn. It is not 1 + 1 = 2. Es ist nicht 1 + 1 = 2. Amen. Amen. And if you see it, you know. If you go to computer, you will not even find the result, the answer there. Und wenn du es googelst, wirst du auch keine Antwort dazu finden. Amen. Amen. You know what we do? We go to friends. Wir gehen zu Freunden. And tell them. Und erzählen sie so ihnen. That, you know, they advise damit us sie uns raten. On what to do. Was wir tun sollen. You better be careful. Aber sei lieber vorsichtig. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, if he is speaking to you, wenn er zu dir spricht, and you cannot listen to him, und ihm nicht zuhören kannst, you know, before he talk to somebody to tell us something, bevor er uns, he has been speaking to us directly, but we refuse to hear. Bevor er uns eine Botschaft durch jemand anderes gibt, heißt, dass er schon vorher zu uns gesprochen hat, aber wir es nicht gehört haben. He never go to people to tell you something until he have been saying it to you. You refuse to hear, then he now go through others. Er geht niemals durch Leute, bevor er nicht erstmal bei dir war. He spoke to this man. Er hat zu diesem Menschen gesprochen. Amen. And this man refused. This prophet refused to listen. Zuzuhören. It was all about what he desired. Es ging um das, was er wollte. And now he's going to he's speaking through jetzt spricht er durch diese through animal, durch diesen Esel. He will speak through your dog. Er wird durch deinen Hund zu dir sprechen. Or your cat. Eine Katze. Is somebody getting it? He's going to speak through people. Er spricht to us. Durch Menschen zu uns. But all we cannot even see aber dennoch. Verstehen wir es nicht. He could not even get it here. Er konnte es hier nicht verstehen. Amen. But the angel of the Lord stood, verse 24, 24. In the path of the vineyard, a wall being on this side and wall on that side. And when the ark saw the angel of the Lord, you know, the ark could see. Der Esel konnte sehen, dass da was ist, aber der Prophet hat das nicht erkannt. Der Prophet konnte das nicht erkennen, aber der Esel hat es erkannt, dass da was nicht stimmt. Wenn das Tier mehr sehen kann als der Mensch. Weil der Herr hat die Augen von diesem Esel geöffnet, damit er das sieht. Amen. And when the ass saw the angel of the Lord, she trusts herself unto the wall, and crushed Balaam's foot against the wall, and he smote her again. And the angel of the Lord went further, and stood in a narrow place, where was no way to turn, either to the right hand or to the left. And when the ark saw the angel of the Lord, she fell down under Balaam, and Balaam's anger was kindled. And he smote the ass with a staff. And the Lord opened the mouth of the ass. And she said unto Balaam, what have I done unto thee that thou hast smitten me these 3 times? And Balaam said unto ass, because thou hast mocked me, I would there a sword in my hand, for now would I kill thee. And the ass said unto Balaam, am not I your ass, upon which thou hast ridden ever since? I was thine unto this day. Was I ever what to do so unto thee? For he said, nay. Then the Lord opened the eyes of Balaam, And he saw the angel of the Lord standing in the way. And he saw draw in his hand. And he bowed down his head and fell flat on his face. And the angel of the Lord said unto him, Wherefore hast thou smitten your axe these three times? Behold, I went out to withstand thee, because thy way is perverse before me. Somebody getting something here. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Let us learn to choose him. Lass uns lernen, ihn zu wählen. Amen. Amen. Might be so difficult. Weil es ist so schwierig. But he knows the way. Aber er kennt den Weg. He is the way. Er ist der Weg. Amen. Amen. Once he sends you, wer dich schickt, dann versorgt er auch. Anywhere he lives, he Egal, provides. Wo er uns hinschickt, dort versorgt he er auch. Our provider. Er ist unser Versorger. Amen. Amen. And the ass saw me and turned from me these three times, unless he had turned from me. Surely now, also, I have slain thee and saved her alive. And Balaam said unto the angel of the Lord, I have sinned, for I knew not that thou stoodest in the way against me. Now, therefore, if it displease thee, I will get me back again. And the angel of the Lord said unto Balaam, Go with the men, but only the word that I shall speak unto thee, that thou shalt speak to Balaam, shall speak. So Balaam went with the princes of Balak. And when Balak heard that Balaam was come, he went out to meet him unto the city of Moab, which is in the border of Arnon, which is in the upmost part. Coast. And Balaam said unto Balaam. Balak said unto Balaam, Did I not earnestly send unto thee to call thee? Wherefore canst thou not unto me? Comment that unto me. Am I not able indeed to promote thee to honor? And Balaam said unto Balak, Lo, I am come unto thee. Have I now any power at all to say anything? The word that God put in my mouth, that shall I speak. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then they went there. So if you look at chapter 23. Wir uns Kapitel 23 angucken. And because of time, Balak caused the people, instead of cursing, he was not blessing the people. Bileam hat angefangen, die Leute zu segnen, anstatt sie zu verfluchen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If you read it, please read it at home yourself. Amen. Das ist zu Hause bitte selber nochmal. We have to live here now. Amen. Amen. In verse 11, look at verse 11. And Balaam said unto Balaam, 4. Mose 23, verse 11. Vers 11. What hast thou done unto me? I took thee to curse my enemies, and behold, thou hast blessed them altogether. Then in verse 19. Vers 19. Okay, if you look at verse 12, look at verse 12 before verse 19. 12. And he answered and said, Must I not take heed to speak that which the Lord hath put in my mouth? Then in verse 19. God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Praise the Lord. Hallelujah. Once he call you blessed, you are blessed. Wer dich gesegnet nennt, bist du gesegnet. And no one can curse you. Niemand kann dich verfluchen. Amen. Amen. Please let us listen to him. Lass uns ihm zuhören. And not seeing what we are going to lose or what we are going to gain. Und nicht auf das schauen, was wir gewinnen werden oder was wir verlieren werden. If I listen to him, wenn ich ihm zuhöre, if I obey him, wenn ich ihm gehorche, what is my gain? Was ist mein, what is, what am I going to lose? Was werde ich daraus kommen, was werde what ich verlieren? Makes sense? Was macht Sinn? You know, we think of our benefit a lot. Wir denken oft an unsere Vorteile. You know, the voice of strangers. Die Stimme des Fremden. Don't hear it. Hör nicht auf and sie. Don't obey it. Und gehorche ihr nicht. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Before we close, please know that there are two kingdoms on earth. Wisset bitte, dass es zwei Königreiche auf dieser Erde gibt. And also know that there are two spirits und zwei Geister auf Erden gibt. Amen. Amen. Two kingdoms and zwei Königreiche und zwei Geister. Amen. Amen. The spirit of Christ and the spirit of Satan. Und der Geist des Teufels. The kingdom of Christ das Königreich and the kingdom of this world. Und das Königreich the dieser kingdom Welt. Of this world is the kingdom of Satan. Das Königreich dieser Welt ist das Königreich des Teufels. You know, since the fall, nach dem Sündenfall the kingdom of Satan. Wurde es zum Königreich des Teufels. The system, das System, the ways, die Wege, they are not the ways of God. Sind nicht mehr die Wege Gottes. The Lord said, my ways are not your ways. Der Herr sagt, meine Wege sind nicht mehr eure Wege. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Also, there are two spirits on earth. Genau, sind auch zwei Geister hier auf Erden. Amen. Amen. And these two spirits. Diese zwei Geister. They are going to live. One of them is going to live in you. Einer davon wird in dir leben. One is going to live with your spirit. Einer wird mit deinem Geist it's leben. Either Christ is there. Entweder Christus or ist da. Satan oder is der Teufel there. Ist da. Amen. Amen. You choose. Du musst dich entscheiden. Who allow wer to be there? Who you da. Allow to be there? Sein darf. In 1 Corinthians 6:17. In 1. Korinther 6, 17. He said, he that is joined unto the Lord is one spirit. Wer mit dem Herrn vereint ist, ist ein Geist mit if ihm. You allow the Lord to be in wenn your, du zulässt, inside you, dass der Herr in dir ist, you and the Lord do not become one spirit. Seid ihr ein Geist mit and dem no Herrn longer two spirits. Und nicht mehr zwei. But if you do not allow the wenn Lord nicht zulässt, to live inside dass der Herr you, in dir lebt, your spirit cannot live kann dein Geist nicht alone allein leben. The spirit of Christ or the spirit of Satan. Ohne den Geist von Christus somebody oder den Geist des Teufels. If you go to Matthew 12. Wir werden zu Matthäus let's 12 gehen. Amen. Amen. And let us be preparing to close. Amen. Matthäus praise 12. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 12. Matthäus 12. Verse 43. 43 bis 45. He said, when the unclean spirit is gone out of a man, he walked through the driest places, seeking rest and findeth none. You know, if a spirit leaves your spirit, wenn dein Geist verlässt, you know, you are not, you are still here on earth. Bist du immer noch hier auf Erden. Because your spirit is still there. Weil dein Geist immer noch da ist. But your spirit cannot continue to live alone without aber dein Geist Christ kann nicht alleine spirit leben, ohne den Geist spirit. Des Teufels oder den Geist von Christus. Amen. Amen. One must be in charge of you. Einer muss in der Kontrolle von dir no sein. One is free. Niemand ist frei. Amen. Amen. You are either be controlled by Christ, entweder bist du kontrolliert or you durch Christus are controlled by Satan. Oder kontrolliert vom Teufel. Amen. Amen. The Bible says, whoever you yield yourself to is wie your auch master. Immer wir uns hingeben, der ist unser Meister. Whoever you choose will control you. Wir, für wen wir uns entscheiden, der wird uns kontrollieren. Whoever you allow to be inside you. We control you. Wenn wir Zugang in uns hineinlassen, der wird uns auch kontrollieren. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. So when the unclean spirit is gone out of a man, he walked through the dry places, seeking rest, and findeth none. Then he said, I will return into my house, from whence I came out. And when he is come, he findeth it empty. Amen. Amen. If Christ is not there, wenn Christus nicht da ist, coming back. Kommt er zurück. And that is why it's not about deliverance. Es geht nicht um Errettung, Erlösung. You know, people want to deliver people. Leute wollen andere von Geistern erlösen. It is not you cast out the devil. Aber es geht nicht darum, den Teufel auszutreiben. There's something for the devil can go and come back. Weil der Teufel kann rausgehen, aber wieder reingehen. Until the devil goes and never and is not able to come back, that is the victory. Der Sieg liegt darin, dass der Teufel eben nicht mehr zurückgehen kann, weil dieser Platz gefüllt ist mit Christus. If the devil goes, wenn der Teufel geht, and that place is still empty, dieser Ort immer noch leer and ist, not occupied with Christ, nicht umgeben ist von Christus, with the true, with the gospel of Christ, mit dem Evangelium von Christus, amen, and not the gospel of Moses, nicht das the Evangelium gospel von Mose, of Christ, sondern das Evangelium von Christus, amen. It's not, and if it is not occupied with the truth, wenn es nicht mit der Wahrheit gefüllt ist, I'm not talking about with the word of God, nicht mit Gottes Wort, amen, amen. It is the truth that must occupy there. Es ist die Wahrheit, die diesen Ort umgibt. And not just the word of God. Nicht nur das Wort Gottes. The word of God. You know the difference between the truth and the word of God. Wir kennen den Unterschied zwischen Gottes Wort und der Wahrheit. Amen. Amen. The truth is inside the die word Wahrheit of God. Ist in Gottes Wort drin. Amen. Amen. If it is occupied with the word of God, wenn it cannot work. Umgeben ist mit Gottes Wort, kann es nicht funktionieren. Except it is occupied with es the muss truth. Umgeben sein mit der Wahrheit. With Christ himself. Mit Christus selbst. If it is occupied with Moses, it cannot work. Wenn es mit Mose umgeben ist, kann es nicht funktionieren. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And that's why, you know, when people are delivered, they say they pray for them. They have got, they're coming back. Leute sind erlöst, aber dieser Geist kommt zurück. Is somebody getting it? Mm-hmm. They go at verse 45. He and take care with himself several other spirits, more wicked than himself. And they enter in and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation. Praise the Lord. Hallelujah. Because of the Christ in you, you have one spirit with the Lord. Wegen Christus in dir hast du einen Geist mit dem Herrn. Man is not his body. Der Mensch ist nicht nur sein Körper. A man is not his soul. Der Mensch ist nicht nur seine Seele. Man is his spirit. Der Mensch ist sein Geist. You are not your body. Du bist nicht dein Körper. That your body is not who you are. Dein Körper ist nicht das, was Even du bist. Your soul is not who you are. Deine Seele ist auch nicht das, was your du bist. Spirit dein is Geist who you are. Ist das, was du bist. We stop here. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. We continue from here on Sunday.